Jupp, die Flüsterstimme hat es bereits angekündigt, aber endlich ist es official. Deine wöchentliche Portion Starkstrom kehrt zurück aus dem Sommerlager und liefert wieder jede Woche konsequent das zukunftssicherste von vorgestern und übermorgen aus allen Ecken von der elektronischen Musik. Ganze 6 Wochen sind eine lange Durststrecke, vor allem wenn es um neue Lieblingstunes geht. Wir haben uns für euch während der Sommerpause einen guten Studio-Teil angeeignet und dabei unermüdlich in Plattenkisten, Playlists sowie Release-Schedules umgegraben. Wie gewohnt gibt es bei uns alles, was sich irgendwo zwischen Festival für, Color Rave, Dancefloor-Ekstase und Schlafzimmerpop befindet. Immer jenseits vom Tellerrand. Wir starten also die neue Saison mit frisch geladenem Akku und providen in dieser Folge pure Coolness für die Heatwave. Lo-Fi-Fieberträume aus der Schweiz treffen auf Wegdriftmaterial aus Wien und London. So manche von diesen Tunes haben während der letzten Woche ein bisschen an meinem Herz oder auch an meinem Tanzbein gerüttelt. Grund genug also, so kurz vor dem Ende vom Anfang vom Sommer, ein bisschen wehmütig, aber voll hyped, nach vorne zu gehen. Etwas hat sich während der Ferien aber definitiv nicht verändert. Noch immer findest du alle Tunes von der aktuellen Episode in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Viel Liebe geht raus an das Subscriber Squad. Ich bin aber jetzt mal still und steppe mit euch in die 44. Episode von Ampere. Mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Tune von dieser Show haben wir uns gerade straight in die Stratosphäre rausgeschickt. Die dopey Bassline und die kosmischen Synths kommen vom Track 505 Face vom Hezekiah 369, wo mit seiner Neurogenesis EP definitiv einen der wohl most killer Releases vom 20 gedroppt hat. Zu hören gibt es das Ding auf dem Zürcher Qualitäts-Imprint Drum Poet Community. Wärmste Empfehlung für Raumfahrerinnen und Tagträumer. Wer seinen Sommer lieber auf der Dachterrasse statt im Kosmos verbringt, findet mit dem nächsten Track definitiv den nötigen Zündstoff fürs dezente Füdlingwackeln. Das 120er Kollektiv Shelter 12 endet auf dem Track Fruits, zusammen mit SRF3's Best Talent Benjamin Amaru, die Früchte vom Coolsein. Laidback Vibes mit Augenzwinkern, bei diesen Temperaturen definitiv ein No-Brainer. I saw you Friday, saw you Saturday, saw you Sunday, you got loose.

Wir bleiben in der wohl kleinsten und vielleicht auch schönsten Grossstadt der Welt, denn auch der nächste Tune hat was mit Limmatstadt zu tun. «Goodfather» von Duda ist erst vor kurzem auf einer Compilation vom Visionärskollektiv «Futur 8000» rausgekommen, namentlich, pretty straightforward, nämlich «Futur 8000 Compilation». Dort drauf gibt es noch Unmengen mehr an vernünftiger Zukunftsmusik. Der folgende Tune trifft aber mit seiner subtilen Art genau meinen Softspot für Diva-Vocals und Drum Machines. Von der Sonnenküste Zürich-Riviera bewegen wir uns gefährlich nach an Röstigraben. Wir täuschen die Dachterrasse gegen die Gletscherzunge und gleiten sehnsüchtig Richtung Sonnenuntergang mit dem Track «Migration» von E und A Rüger. Das Freiburger Bruderduo hat erst vor kurzem ihr Debütalbum «Esquisse» über das Westschweizer Label Blizzard Audio Club veröffentlicht. Dort drauf gibt es synthetisch vertriebte Elektronika mit 1A Wegdriftpotenzial, wo die nötige Abkühlung gegen den Sonnenstich bringt. We'll be right back. Qualitätsstoff im Doppelpack, während uns vorher der Horsepower Productions Remix vom Track Jam im Original von Darkstar mit seinen wohlig warmen Drums sanft auf den Boden der Tatsachen geholt hat, schweben wir straight davor mit einem von meinen absoluten Favorites der letzten Woche, wo ebenfalls zwei Monolithen vom Vereinigten Königreich auf einer Neuinterpretation zusammenbringt. Ich liebe Fortet seit ever, das ist nach 44 Ampere-Episoden auch bestimmt kein Geheimnis mehr. Overmono schickt aber den Track Teenage Birdsong von seinem letzten Album per Warp Drive in die Erdumlaufbahn und auch straight in die wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Vibes extraordinär. Ich glaube, ihr kennt es. Man findet, oder besser gesagt stolpert, über einen neuen Tune, der in der kürzesten Zeit den Dopaminspiegel so auftreibt, dass man kurz nach dem Ende wieder straight an Anfang zurückskippt, weil man ihn einfach nochmal muss hören. Der Track «X to Love» vom Österreicher John Gravy ist mein absolutes Highlight von dieser Show. Und auch wenn es ein bisschen tönt wie Bicep, trifft das Ding mit unglaublicher Präzision direkt ins Schwarze. Ich meine, come on. Breaks, Trans-Element, Drum-Machines und Diva-Vocals in einem? Yep, direkt auf Heavy Rotation, bis zumindest ans Ende der Woche. Spass beiseite, das Ding ist super touching und passt zu Freude und Abschiedstränen gleichermaßen. Einer Dancefloor-Transzendenz in die nächste. Next up ist der Willie Burns Remix von Popular Science, im Original von der überaus erfolgreichen Genfer Klangkünstlerin Aisha Devi. Leichtfüßiges Stampfmaterial für den dezenten Schweißausbruch zur frühen Stunde. Thank you. SRF Virus. Von der einen, zumindest für Deutschschweizer, exotischen Ecke in die andere von der Heimat. Mit dem nächsten Track geht es von Genf ins Tessin. Genauer gesagt zum Andrea Festa, der mit seinem AF Records Imprint das selbstbetitelte Future Sound of Lugano repräsentiert. Auf seinem Label gibt es die karibisch angehauchte und überaus jubelnde Hausnummer namens Aruba vom D39. Steel Drums und klassische Hauspianos wirbeln ordentlich Staub auf. Zeit also, zum die Augen kurz zu machen und mit auf einen Trip nach Aruba zu kommen. We'll be right back. vom tropischen Aruba und dem nicht allzu weit entfernten Lugano teleportieren wir uns ein weiteres Mal in die Westschweiz. Das Mal direkt nach Lausanne zum Produzent Beauchamp, der bereits im 2009, yep, das ist jetzt 11 fucking Jahre her, so Menge gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Dort hat der Track Calypso zusammen mit den Roundtable Nights so ziemlich jede Tanzfläche bis auf die Grundmauer runterbrennt. Auf dem Track Mansfield Street gibt es statt Hands in the Air aber gepflegtes Lowrider-Tum auf einer Basswelle, die smoother nicht sein könnte. We'll be right back. elektronische Musik immer gegen den Strom. Von lockerem Bassgewitter aus dem Welschland sind wir gerade straight in die absolute Digitalität abdriftet. Das swaggeladene Lo-Fi-Beat von vorher heisst Intentional Death and Dismemberment Plan von Max Muhl aus Minnesota und ist exklusiv als Teil vom Indie-Game-Soundtrack veröffentlicht worden. Shoutouts an alle, die Nidhogg 2 kennen. Für den Rest dieser Episode gibt es eigentlich nur noch Bangers und Highlights. Darum setze ich lieber mal aufs Maul und lasse dem Holländer Coco Bryce den Vortritt. Der Ausnahmeproduzent wird als ein Leitstern von der neuen Jungle-Welle gesehen und zeigt auf Shine Like You, warum Zurückschauen oftmals nach vorne bringt. Okay, auch wenn ich das Wort Highlight oder Banger langsam aber sicher inflationär verwende, gibt es meines Erachtens keinen passenderen Begriff für den Track «I Don't Know» von Jamie XX, wo nach einer 5-jährigen Release-Funkstille seine Rückkehr auf dem Dancefloor feiert. Während das Ding von Fortet, Bicep und weiteren Name-Dropping-würdigen Big Player auf und abgeteased worden ist, ist es im Mai endlich so wie gesehen. Der Mastermind hinter DXX schickt uns per britischer Basstradition ins Delirium, irgendwo zwischen Nasenbluten und letztem Kuss. Oh,